denn seine Sprache ist da. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Die Königin begnadigt dich, entließ die Strafe durch mich. Nun plaudert Papageno wieder. Er plaudert wieder nur nicht hin. Ich lüge nimmer mehr, nein, nein. Dies Schloss soll meine Warnung sein. Dies Schloss soll meine Warnung sein. Soll meine Warnung sein. Die Lügner all, ein solches Schloss vor dem Remut. Spatas, Leun und schwarzer Gang. Wie ein Tigertier sicher ließ und alle Gnaden mich saß und brann, brann, rumpf, rumpf, brann, setzte mich den Hunden für. Schließ der Prinz Tarivale, dafür sollst du sein Diener sein. Dass doch der Prinz mein Teufel wäre, mein Leben ist mir lieb. Am Ende schleicht bei meiner Ehre er von mir wie ein Dieb. Was mag darinnen sein? Darinnen hörst du Glöckchen tönen. Werd ich sie auch wohl spielen können? Und ganz gewiss, na ja, gewiss. Super Glöckchen, Zauber Flöten, sing zu unserem Schutz damit. Wo man die Burg wohl finden kann, wo man die Burg.